vergessen. Meine Schwede ist doch so fein, die wollen doch mit mir plaudern. Und ich will doch noch nicht heiraten, meine Schätze, das ist nicht sein. Das dicke Mädchen will heiraten mit mir, das wüste Mädchen will heiraten mit mir. Ich spring fort, so weit fort, und mein Schwäger, die find mich doch. Ja, das wüste Mädchen, das wollte doch heiraten, und ich will doch gar nicht. Ich will doch nur.